dieses Lied ist für dich. Hör zu. Wo andere schon rot sehen, da kann ich mich beherrschen. Denn ich bleibe höflich, ich muss meinen Ton nicht schärfen. Ich bin ein wohlgesonnener Mensch mit guten Manieren. Ich bin nicht stur, nein, ich kann deine Meinung akzeptieren. Doch wenn dir so ein Arsch wie du mal in die Quere kommt, kocht es in mir über, ja, dann frage ich mich prompt: Würdest du dich bitte ficken, verdammtes Sackgesicht? Ich sag's dir einmal im Guten, nochmal bitte ich dich nicht. Würdest du dich bitte ficken, denn ich hab dich nicht so gern. Komm und hör auf meine Worte, halt dich von mir fern. Und selten richtig bös. Ich back Kuchen, verkaufe ihn und spende den Erlös. Ich helfe auch gern alten Frauen über die Straße. Ich bin gut zu Vögeln und ich liebe kleine Katzen. Doch wenn ich so einen Wichser wie dich schon von weitem seh, muss ich erstmal kotzen, nur damit wir uns verstehen. Würdest du dich bitte ficken, verdammtes Sackgesicht? Ich sag's dir einmal im Guten, nochmal bitte ich dich nicht. Würdest du dich bitte ficken, denn ich hab dich nicht so gern. Komm und hör auf meine Worte, halt dich von mir fern. Die Fresse.